glatten Stein dort? Er ist nicht wie andere Steine. Er hat keine Adern und ist glatt wie Milch. Er lebt, er tönt und sieh nur die Form. Wenn Gott über die Sterne kommt, dann geht er hier vorbei. Der Stein ist der Abdruck seines übermächtigen Fußes. Als Kind habe ich ihn gefunden. Und seither weiß ich, dass hier Dinge geschehen. Ich glaube, dass man von diesem Ort aus in den Himmel kommt. Leg mich mit Musik zur letzten Zeit.